Die Riemen halten den Gefangenen im Stuhl, wenn der Strom durch seinen Körper fährt. Die Binde stammt aus der Zeit der standrechtlichen Erschießung. Heute verhindert sie, dass dem Delinquenten die Augen aus dem Kopf treten. Dann kommt die Haube und als letztes schließlich der Hebel. Strom!